von mit ihren Blumen gilt. Doch wie die Bahn aneinander vorbei und du wartest auf ein Zeichen. Treten, treten, treten, treten. Sie geht allein mit ihrem Gitarrist. Der erste schwarze Arm und ein altes Kreuz. Und du wachst auf ein Zeichen. Da gibt die Idee, schon dein dummes Gesicht. Hilf, verschreckt,